Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, zu einer kurzen, knackigen Ausgabe sozusagen zu später Stunde. Und mit Blick auf zwei sehr kompetente Gäste drängen sich genau zwei Themen auf. Erstens, was meint die Energiespezialistin Claudia Kempfert, wenn sie sagt, wir sind gerade in der schlimmsten fossilen Energiekrise, in der wir je waren. Die Konsequenzen alle noch unabsehbar. Es ist tatsächlich dramatisch. Und was meint zweitens Michael Bröker, der Chefredakteur von Table Media, der auch Volkswirt und Politikwissenschaftler ist, wenn er sagt, ich rechne mit dauerhaft stillgelegten Industriebetrieben in Deutschland, vor allem Chemieanlagen. Und es könnte sein, dass auf uns auch eine dauerhafte Stagflation zukommt, also eine Mischung aus Nullwachstum bei gleichzeitig hoher Inflation. Über all das und über ein hässliches Wort, das, so hört man, jetzt auch im Kopf des Kanzlers angekommen sein soll, müssen wir reden, nämlich das Wort Steuererhöhungen. Deutet sich da die nächste Kehrtwende von Friedrich Merz an? Das wollen wir ebenfalls heute ergründen. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Freue mich sehr. Schönen guten Abend. Frau Kempfert, ich habe Sie gerade zitiert, eine historisch beispiellose Krise auf dem Markt für fossile Energien ist immer wichtig, dieses Adjektiv fossil. Demzufolge scheint es an anderer Stelle keine Krise zu geben. Was macht diese Krise aus und was bedeutet das in der Konsequenz für uns? Genau. Also wir sind in der schlimmsten fossilen Energiekrise, in der wir je waren, was daran liegt, dass die Straße von Hormuz schon so lange dicht ist. Also es ist ja so, dass 20% des globalen Ölbedarfs dort transportiert wird und auch 20% des globalen Flüssiggasbedarfs. Und dadurch, dass diese Meerenge nicht passierbar ist, stauen sich ja bis zu 2000 Tanker im Moment aktuell. Und das ist gravierend für den internationalen Markt. Wir merken es hier im Moment noch nicht. Es ist in erster Linie in Asien im Moment der Fall, wo auch schon teilweise Knappheiten auftreten. Fahrverbote, Homeoffice und so weiter. Leuchtreklamen, die nicht mehr leuchten dürfen. Ganz genau. Also, ja, und wir sind ein reicher Kontinent, Europa. Wir werden auch versorgt über Norwegen oder über andere Kanäle und können gegebenenfalls auch noch Öl Tanker umleiten oder auch das alles aufkaufen. Wenn wir bereit sind, sehr hohe Preise dafür zu bezahlen, das sind wir ja zum Teil. Und deswegen sind wir in einer fundamentalen fossilen Energiekrise und haben im Moment keine Antworten richtig drauf. Und mich erstaunt, und deswegen habe ich es das letzte Mal hier auch so deutlich gesagt, dass wir das nicht so adressieren als das, was es wirklich ist, nämlich eine dramatische Lage, in der wir drin sind. Und da braucht es andere Antworten, als wir jetzt haben. Der Befund, über den Befund würde ich gerne mal mit Michael Bröker sprechen. Ich habe es eben gesagt, Sie sind auch Volkswirt, Herr Bröker. Ich verstehe sozusagen nie so richtig, was da gerade an politischen Botschaften gesendet wird. Auf der einen Seite sagen wir, da gibt es ein riesiges Thema. Es betrifft vor allen Dingen in Asien, China und so weiter. Dann höre ich aber die Wirtschaftsministerin, die sagt, uns betrifft es aber nicht. Uns geht das nicht an. Dann kommen Ökonomen, die sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das beginnt in Asien und da sieht man es auch schon und spürt es deutlich. Und das breitet sich wellenartig, schockartig aus, geht dann zunächst auf den afrikanischen Kontinent über und irgendwann auch bei uns. Und betrifft dann auch das, was wir an der Tankstelle erleben, betrifft dann plötzlich auch die Amerikaner, obwohl die auf dem Papier eigentlich unabhängig wären von Importen, ja, der größte Ölproduzent der Welt. Warum ist das so? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja, die Kommunikation ist wirklich schwierig, dieser Bundesregierung. Und man wünschte sich ja natürlich staatliche Maßnahmen, die eins immer erfüllen müssen, dass sie zielgerichtet sind und im Idealfall ja auch einen Kosten-Nutzen-Kalkül mit berücksichtigen. Also möglichst wenig Aufwand, viel Nutzen. Nichts davon macht diese Bundesregierung gerade, weil sie selber Getriebene der Verhältnisse ist. Und diese unterschiedlichen kommunikativen Ideen aus der Bundesregierung zeigen eigentlich die Planlosigkeit. Dabei ist es eigentlich klar, wir haben eine Meerenge, die blockiert ist und damit der Preis insgesamt für Öl und Gas auf der Welt steigt, selbst wenn wir dort gar nichts beziehen. Das ist nun mal klar, Markt und Angebot, weniger Angebot, also höhere Preise. Aber das heißt, zahlen die höheren Preise, obwohl das Angebot bei uns nicht knapper wird. Genau, weil alle auf der Welt, alle Anbieter und alle Kunden, die Gas und Öl kaufen, müssen jetzt natürlich zu den Lieferanten gehen, die es noch gibt. Und das sind insgesamt, wenn man die Welt als Markts sieht, sind es weniger Anbieter von Öl und Gas, weil die dort, die aus dem Nahen Osten nicht mehr durchkommen. Also steigt der Preis. Der Preis steigt also auch im Zweitrundeneffekt für uns, selbst wenn wir aus den Niederlanden, aus Norwegen oder aus den USA Gas beziehen. Das heißt, die Preise auf dem Weltmarkt steigen. Und deswegen steigt er auch in Amerika. Genau. Und wir zahlen ein Land, jetzt das eigentlich theoretisch mehr. Unabhängig Exakt. ist. Ne? Genau. Und deswegen kann man darauf eigentlich nur, Frau Kempfert, darauf antworten, indem man sagt, klar, wir müssen die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Ist offensichtlich, sieht auch jeder so. Die Frage ist nur, mit welchen Maßnahmen und in welchem Tempo. Und zweitens, wir müssen versuchen, selbst das Angebot zu erhöhen, wo es auch nur irgendwie geht. Ich will jetzt nicht über die Kernkraft reden, aber natürlich müsste man zum Beispiel auch über Fracking reden. Also gibt es irgendwo Möglichkeiten, wo wir in Europa schneller das Angebot an Energie nach oben schrauben können, damit wir nicht abhängig sind von fremden Exporteuren von Gas oder Öl, denn wir brauchen sie ja leider noch, diese Energie. Aber die erste Antwort Energie. Muss doch immer sein, zu sparen. Also bevor wir jetzt Angebote ausweiten und dann noch so umweltschädliche Verfahren machen, gerade in der Naturerbe Wattenmeer in der Nordsee, würde ich immer sagen, warum wird das nicht thematisiert, dass wir einsparen müssen? Also es ist doch so Frau einfach. Kiffer, das tun wir doch. Naja, also aufgrund des Preises, aber man müsste doch auch entsprechend adressieren, liebe Leute, die Situation ist ernst. Ja. Die Situation Absolut. Ist ernst. Und wir müssen darauf reagieren. Klar, aufgrund der Preissituation. Aber sagen Sie das dem Pflegedienstleister, sagen Sie das der Logistiker, sagen Sie das der Pendlerin. Es ist sozial sehr ungerecht, genau. Es sind viele da negativ für betroffen. Da sollte man auch ausgleichen. Das könnte man im Übrigen auch, indem man zum Beispiel ein Energiegeld zahlt, ein Klimageld oder ein Mobilitätsgeld, das gerade auch Niedrigeinkommensbezieher entsprechend entlastet werden. Aber man muss dann auch sagen, also so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Und deswegen muss man entsprechend einsparen und sollte auch mehr einsparen. Und ein Tempolimit bietet sich da beispielsweise an. Also solche Dinge vielleicht auch mal temporär. Aber warum denn nicht? Also das spricht wäre ja gar nichts gegen. Nur also man muss es natürlich auch vorbereiten, politisch vorbereiten und dann durchhalten können. Wir sind ja nicht mal mehr in der Lage gewesen, eine Energieprämie für Auszubildende auszuzahlen in der Krise nach der Ukraine-Vollinvasion. Wir sind also gar nicht in der Lage, dieses Klimageld bürokratisch in diesem verkrusteten Land umzusetzen. Aber man hat wir haben es nicht hingekriegt. Den Mechanismus gefunden und hat ihn jetzt. Also den könnte man drei Jahre lang hat Rot-Grün-Gelb regiert und hat es nicht hingekriegt. Eine einfache Auszahlung. Also worüber Sie reden ist, wir wissen gar nicht, wo die Leute sind. Wir kennen die Kontonummer nicht. Wir Exakt. Wissen gar nicht, wie wir denen helfen können. Ich bin da nicht so optimistisch wie Sie, Frau Kempfert. Ich habe auch andere Aussagen aus der Bundesregierung. Ich bin da nicht so optimistisch. Wir kennen die von Steuerzahlern, wir kennen die von Rentnern, aber nicht von allen. Nicht durcheinander, bitte. Genau. Österreich macht es in 6 Monaten. Also in Deutschland brauchen wir 3 Jahre, um irgendeinen Mechanismus rauszufinden. Man kennt die Steuer-ID, man könnte aber auch einen Scheck ausgeben. Warum denn nicht? Also was ist denn daran kompliziert? Also jeder kann sich einen Scheck abholen, der das möchte. Ist aber natürlich etwas, was Herr Brücker, das grundsätzliche Problem ja nicht löst, nämlich die Verknappung des Angebots. Ich finde immer, es lohnt sich, dem Chef der Energieagentur in Paris sitzen, glaube ich, Fatih Birol zuzuhören, der dieser Tage sagte, dass im März noch Lieferungen aus der Region, aus der Golfregion eingetroffen sind, die lange vor Beginn der Krise verladen worden sind. Und hat dann klar gemacht und hinterhergeschoben, aber den ganzen April über ist genau gar nichts verladen worden. Welche Auswirkungen hat das auf die energieintensiven Industrien und auch auf Industrien, ich denke jetzt an BASF, Chemie zum Beispiel, wo es ja nicht nur darum geht, sozusagen Energie für Wärmegewinnung oder Stromerzeugung und so weiter zu haben, sondern für Prozesse, das ist der Punkt. Um Rohre herzustellen, Plastik herzustellen. Sie brauchen Energie und Gas und Öl ja nicht, weil sie es verfeuern, weil sie es warm haben wollen, sondern sie brauchen es für ihr wirtschaftliches Produkt, für ihr Geschäftsmodell. Und das ist der Maschinenbau zu großen Teilen, das sind die energieintensiven Industrien, die im Südwesten Deutschlands ein sehr relevanter Wirtschaftsfaktor und natürlich auch arbeitsplatzsicher bedeuten. Alleine BASF verbraucht ja so viel wie ganze Volkswirtschaften, alleine an Gas. Also insofern ist das ein relevanter Faktor. Und wenn im einem April diese Meerenge zu ist und die Preise so sind, wie sie sind, dann ist das für diese Betriebe in einem halben oder dreiviertel Jahr immer noch schmerzhaft. Das ist ja der Grund, warum ich sage, eine kurzfristige, zweimonatige Absenkung einer Energiesteuer, die im Zweifel diese Unternehmen auch gar nicht trifft, ist nicht die richtige Antwort. Wir brauchen, da bin ich bei Ihnen, Frau Kempfert, eine große, umfassende Antwort, um den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch diese Industrien langfristig zu unterstützen. Wenn, und da bin ich gespannt, was Sie sagen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir solche Unternehmen bei uns halten wollen. Man kann ja auch eine andere Meinung haben. Degrowth, da gibt es ja viele in auch dem Lager, wo ich sie zuzählen würde, die sagen, wir müssen also, nicht alle Wirtschaftsbetriebe aufrechterhalten. Die haben ein Geschäftsmodell, was zu unserem Wunsch einer ökologisch sauberen Zukunft nicht mehr passt. Und dann werden die nicht überleben. Und also, das finde ich schade. Ich wäre erstmal dankbar, wenn Sie mich nicht irgendwo zuteilen. Das wäre mir jetzt, okay? Also da, wenn wir uns darauf einigen können, wir wollen über Inhalte reden und nicht über, also über Zuteilungen. Also fossilfreie Zukunft, da teile ich Sie zu. Also ich würde dafür plädieren, dass Sie mich nicht zuteilen irgendwo, sondern dass es bestimmte Wirtschaftstheorien gibt, die unterschiedliche Erkenntnisse hervorbringen. Und es ist durchaus so, dass die Chemieindustrie auch in Deutschland eine Zukunft haben kann. Sie muss sich nur umstellen. Also in der Zukunft wird man ja auch noch in Deutschland produzieren, aber dann beispielsweise mit grünem Wasserstoff oder in der Übergangs, den man aber ausrollen hätte können und auch ausrollen kann, wenn man es möchte. Und da gibt es auch eine Wasserstoffstrategie, auch in ganz Europa. Also insofern kann auch eine Industrie in Deutschland und auch in Europa auch weiterhin existieren. Ja, aber jetzt gucken Sie so, als wenn Sie die Degrowth-Kategorie reingehören. Also der Manager sagen, er soll sich auf grünen Wasserstoff konzentrieren? Also ich würde dafür plädieren. Erstmal ist es ja so, dass erstmal Gas ja auch noch da ist und wir auch eine entsprechende Versorgung haben. Es ist nicht so, dass norwegisches Gas gar nicht mehr da ist. Und zum anderen, es ist schon so, dass natürlich ein Unternehmensmanager sich darauf vorbereiten muss. Und da wäre ich sehr froh, wenn man hätte sehr viel frühzeitiger auch auf grünen Wasserstoff gesetzt, als eine Strategie, die auch gegangen wurde. Wir hatten ja auch eine Infrastruktur, die entsprechend angeschoben wurde. Mhm. Und wo es auch immer hieß, der grüne Wasserstoff soll auch in Deutschland produziert werden. Er soll importiert werden. Wir haben Energiepartnerschaften mit der Welt auch entwickelt. Und da kann auch der grüne Wasserstoff. Sie haben ja recht, der ist kurzfristig noch nicht da. Das ist wirklich Zukunftsmusik. Ich ja, würde mich ja freuen, dass Sie recht haben, aber es Zukunftsmusik. Ja, wir verlieren jetzt 10.000 Industriejobs pro Monat. Worüber reden wir denn jetzt? Also wir reden doch darum, ob eine solche Industrie in Deutschland noch eine Zukunft hat. Und ich sage, es kann durchaus möglich sein, aber auch ein Konzern wie BASF weiß doch, wo es hingeht. Nur das billige Gas, auf das man sich da Jahrzehnte ausgeruht hat, ist eben nicht die Zukunft, sondern es muss also eine Strategie geben, die auch entsprechend davon weggeht. Sie beide reden ja viel mit Ökonomen, Brücker, Sie insbesondere auch, weiß ich, weil Sie gerade BASF sagten. Die haben die größte, kommt mir gerade so in den Kopf, die größte Einzelinvestition ihrer Geschichte, Unternehmensgeschichte. Und BASF ist ein altes Unternehmen. Haben Sie gerade gemacht, aber dummerweise nicht bei uns, sondern 10 Milliarden in China. Gehen dorthin, wo sozusagen der Markt ist, auf dem sie am allermeisten verdienen. Da, wo sie nicht investieren, das ist Deutschland, das ist unser Land. Wie sehr wird diese Krise, das, was Sie gerade schon angedeutet haben, 10.000 Industriejobs, das sind die guten Jobs, die gerade verloren gehen, jeden Monat, Monat für Monat, wie sehr wird das Ganze noch mal beschleunigen? Ein richtiger Katalysator für das, was wir ohnehin schon sehen. Was glauben Sie? Herr Lanz, schauen Sie sich dieses Bild an. Glauben Sie, dass wenn BASF eine solche komplexe, große Industrieanlage, milliardenschwere Investitionen. Das ist BASF China übrigens. Ne? Genau, wenn die das in einem anderen Land ausbauen, dann werden die das ja nicht in 5 Jahren wieder in Deutschland aufbauen, nur weil wir plötzlich doch den Weg gefunden haben, Energiekosten zu senken. Das ist ein teures Ding, das ist ein sogenannter Steamcracker, glaube ich. Das ist hochkomplexe chemische Industrie. Mein Punkt ist ja, Frau Kempfert hat so recht mit dem Zielbild. Die Frage ist, und China will ja übrigens auch in diese Welt, China möchte auch eine grüne Welt, nur investieren die parallel mit allem, was sie haben, trotzdem auch noch mit Kohle, mit Gas, mit Kernkraft und massiv mit in die Erneuerbaren wie kaum ein anderes Land. Sie machen alles und wissen trotzdem, dass der Weg am Ende dort ist, weil sie erst einmal die Kosten niedrig halten wollen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um diese Transformation zu schaffen. Mein Punkt ist ja nur, wir sind aus allem ausgestiegen, außer aus den Erneuerbaren, können aber vielleicht jetzt auf dem Weg dahin, weil alles bei uns so schnell war und wir es auch noch mit Einzelfallsubventionen bei den Erneuerbaren so komplex und so teuer gemacht haben, dass wir am Ende auf dem Weg dahin leider zu viele Industriebetriebe nicht mehr mitnehmen. Und das finde ich schade, obwohl ich das Zielbild völlig teile, wie übrigens fast jeder Unternehmenslenker und Ökonom, den ich kenne. Also, es kann durchaus auch eine Zukunft geben, auch für die Schwerindustrie. Im Übrigen schaffen wir auch Rahmenbedingungen dafür. Aber es gibt auch andere Industriebereiche, die durchaus davon profitieren, dass wir die Energiewende machen. Klar, und auch gleichzeitig investieren in China auch, natürlich. Wir haben wertvolle Industriearbeitsplätze nach China verloren. Absolut. Solarindustrie, Windindustrie, bei der Batterien ist das jetzt genauso. Also insofern, da gibt es schon auch Möglichkeiten. Aber der wichtigste Merkmal ist für mich doch der Industriepreis. Der ist in China und in den USA vor den der Strompreis. USA, der industrielle Strompreis. Der industrielle Strompreis in den USA doppelt so niedrig und China ungefähr 30-40% günstiger. Und das sind die großen Volkswirtschaften, mit denen wir uns laut unserem Anspruch vergleichen. Also müssen wir doch Wege finden, dass wir konkurrenzfähig zu denen sind, auch bei der Industrie. Oder wir sagen, wir wollen das nicht, weil uns reicht es, bei den Top 10 der Volkswirtschaften zu sein. Dann muss man sich mit den beiden nicht vergleichen. Ich will noch mal auf diesen einen Satz hinaus, Herr Brücker, den ich vorhin zitiert habe. Das ist mir ehrlich gesagt schlecht geworden, als Sie sagten im Vorgespräch oder irgendwo in einem anderen Interview, es könnte gut sein, dass wir auf eine Stagflation zulaufen. Ich meine, das ist der Horror von Ökonomen. Absolut. Also Stagnation, dauerhaft quasi kein Wachstum und dazu endlos hohe Preise. De facto, Herr Lanz, haben wir es. Wir haben ein Wachstum von 0,34%. Wenn man mal die Feiertage abziehen würde, die lustigerweise dieses Jahr zufällig auf einem Wochenende liegen, ist man fast schon bei einer Stagnation. Das heißt, wir wachsen nicht aus uns selbst heraus. Bei uns wächst der Gesundheitssektor und die staatlichen Jobmärkte. Das ist gerade alles. Und gleichzeitig haben wir jetzt schon eine Inflation von rund 3%. Das ist deutlich überhalb dessen, was die EZB als gesund bezeichnen würde. Damit haben wir bereits eine Stagnation der wirtschaftlichen Tätigkeit und eine Inflation. Und das ist hochgefährlich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Bundesregierung, was sie ja tut, diskutiert über Mehrwertsteuererhöhung, diskutiert auch über Spitzensteuersatzerhöhung, aber auch über Mehrwertsteuererhöhung, was nochmal preistreibende Effekte mit sich bringen würde. Kein Wunder, dass Investoren sagen, das ist gerade nicht der bevorzugte Markt, in den ich gehen möchte. Und es gibt ja diesen Raketenfedereffekt, den höre ich jetzt immer wieder von Ökonomen. Was meint der? Der meint, dass am Anfang Preise wie eine Rakete nach oben gehen und dann also, wie eine Feder ganz langsam wieder runterkommen? Genau, also auf welches Niveau? Im Moment ist es ja so, dass der Ölpreis, Sie haben es ja schon angesprochen, sehr stark nach oben gegangen ist. Das heißt, die Mineralölkonzerne, Energiekonzerne preisen das ein, aber meist mit einer höheren Marge. Mhm. Und das ist dieser Federeffekt. Und wenn es jetzt runtergeht, dann... Der Raketeneffekt, Entschuldigung. Und wenn es dann runtergeht, dann kommt dieser Federeffekt, dann geht es eben nicht so schnell wieder runter, wie es eigentlich nach oben gegangen ist. Was das doch eigentlich sagt, die Preise gehen nicht so schnell zurück. Ja, aber gehen Sie denn wieder dahin zurück, wo Sie herkamen? Das ist doch der Punkt, weil der Verdacht bei den Leuten ist doch immer, und das ist auch eine Lehre aus Corona, aus Ukraine und so weiter, wenn das Ding erstmal da oben ist, kommt es nie wieder dahin zurück, wo es war? Naja, nie wieder würde ich nicht sagen. Es kommt entscheidend darauf an, wie sich diese fossile Energiekrise entwickelt. Mhm. Also wenn jetzt diese Weltsituation so wird, dass Herr Trump recht hat und diese Straße von Hormuz ist relativ schnell wieder offen, dann wird es Monate dauern, bis sich das wieder einpendelt. Aber dann würden wir ja wieder auch Situationen bekommen, wo diese 20% Öl und Gas, die auf den Märkten im Moment fehlen, dazukommen. Aber wenn es jetzt länger dauert, dann wäre ich bei einem ähnlichen Szenario, dass wir uns darauf einstellen, müssen, dass wir dauerhaft erstmal fossile hohe Energiepreise haben. Aber es gibt ein Gegenmittel, das sind die erneuerbaren Energien, die senken die Preise nachweislich, auch an der Strombörse im Übrigen. Und natürlich auch der Effekt, dass wir wegkommen von fossilen Energien. Das können wir ja nicht so schnell machen, Frau Kempfert. Aber warum denn nicht? Wieso können wir denn kein Turbo von erneuerbaren Energien ausbauen? Wir konnten LNG-Terminals in 6 Monaten bauen. Wir wollen jetzt 12 Gigawatt Windenergie ausschreiben. Das ginge auch relativ zügig. Ich weiß aber, wie schnell geht das? Wir können den Leuten keinen Sand in die Augen streuen. Nee, aber will ich auch nicht. Wie lange dauert es, einen 12 Gigawatt Windpark irgendwo in Ost- oder Nordsee aufzubauen? Also, wenn man wirklich ein Turbo hinlegt und nicht diese Genehmigungsverfahren hat, die irgendwie ein Jahr dauern, könnte man das in eine ähnliche Größenordnung hinbekommen, dass man auf jeden Fall unter einem Jahr bleibt. Also 7 Monate ist das Ziel, eine Windanlage aufzubauen. Das ist das, was die Bundesregierung sich vorgenommen hat. Eine Windanlage oder einen Windpark? Ein Park. Warum denn nicht ein Park? Wenn man diese 12 Gigawatt jetzt sofort ausschreibt und zwar zügig und sagt, okay, ihr kriegt ein Premium, wenn ihr das schnell hinstellt. Ich weiß, in der Realität ist das alles nicht so schnell. Ja, und 12 Gigawatt retten uns auch jetzt nicht den Hintern. Also es rettet uns zumindest, dass wir aus dieser fossilen Abhängigkeit rauskommen. Den Hintern, würde ich sagen, retten wir uns nur, indem wir wirklich mal sparen und alles dafür tun, die Energieeffizienz zu verbessern. Naja, also Sie reden die ganze Zeit über energieeffiziente Industrie. Jetzt reden wir mal über die gesamte Volkswirtschaft. Und da kann es durchaus einen Effekt haben, wenn man mal ein Tempolimit einführen würde, wenn man mal auch für die Industrie Energiesparmaßnahmen voranbringt und so weiter. Und auch hilft, dass es schneller geht mit dem Sparen und dem Umstieg weg von fossiler Energie. Also das ist durchaus mal. Also es gibt Szenarien, die Möglichkeiten schaffen. Wenn man will, findet man Wege. Wenn man nicht will, findet man Gründe. Sie wissen das im Zweifel besser. Ich will Ihnen da jetzt nicht zu nahe treten. Ich kenne auch die Zahl. Ich weiß, dass wir an guten Tagen, wenn es überall richtig weht und die Räder sich drehen, dann schaffen wir es fast 100% erneuerbaren Strom mittlerweile herzustellen. Das weiß ich. Aber wenn Sie sich mal die Energiebilanz des Landes anschauen, ist das ja was völlig anderes. Ja, da haben Sie schon recht. Wenn wir über eine Wärmewende sprechen, ja, Strom ist das eine, aber das, was wir ja wirklich brauchen, ist Energie. Klar. Ist Wärme, ist alles möglich. Und da sind wir bei den Erneuerbaren mittlerweile bei wie viel Prozent? 8%? 9%? Nee, 10%? Dort schon drüber. Aber Sie haben recht. Sie haben recht. Schon 18%. Also, aber das ist nicht, aber Ihr Punkt ist ja ein berechtigter. Also das eine, was ich sagen wollte, war, dass der Strompreis an der Börse sinkt mit mehr erneuerbaren Energien. Und das ist schon heute so. Wir hätten einen 20-30% höheren Strompreis, wenn wir erneuerbare Energien nicht in dem Umfang hätten. So, das ist mein erster Punkt. Der zweite ist, wo Sie völlig recht haben, wir müssen beim Thema Wärme wegkommen von Gas- und Ölheizung, mehr tun, um einzusparen. Auch das geht nicht schnell, völlig richtig. Und dann auf Wärmepumpen umstellen oder auf Nahwärmenetze und so weiter. Das ist richtig. Aber auch da mehr erneuerbare Energien. Und dann der Verkehrssektor, unser Problemsektor, wo wir noch ganz viel Verbrennungsmotoren haben. Auch da Elektrifizierung plus erneuerbare Energien. Auch das geht für Industriebetriebe im Übrigen auch gut und wäre machbar. Alles nicht schnell, aber wir haben 10 Jahre mindestens verloren. Dann würden wir heute ganz anders reden. Was sind denn, Herr Brügger, Entschuldigung, Sie wollten gerade, aber ich wollte nur fragen, was ist denn, wir müssen nach vorne schauen. Also es nützt nichts, wenn wir immer nach hinten gucken und sagen, alles schrecklich, wir haben alles verpasst. Was sind denn die Pläne dieser Regierung? Wie kommen wir raus aus dieser Falle? Weil wir gehen ja tendenziell in ein Elektrozeitalter rein. Wir gehen da rein in eine Zeit, in der wir tendenziell viel, viel mehr Strom und Elektrizität brauchen werden, als wir es im Moment haben. Wir gehen rein in das Zeitalter von KI, von Rechenzentren, enorm energieintensiv. Mengen, die wir brauchen werden. So. Das heißt, das steigt exponentiell. Wie kommen wir aus dieser Falle wieder raus? Was sind die Überlegungen? Was sind die Ideen? Es ist einfach nicht so leicht. Und natürlich können bestimmte Gruppen von Bevölkerung, aber auch Unternehmen nicht so sehr einsparen, wie sie gerne würden. Ich will es nur einmal noch mal sagen. Ja, klar. Weil natürlich haben Sie recht, Frau Kämpfer. Das wäre die Idealvariante. Hoher CO2-Preis, fossile Energien teurer machen und wir weichen alle aus in eine grüne, ökologisch wunderbare Welt. Es können nur nicht alle. Weder die chemische Industrie, die grundlastfähigen Strom benötigt, der mit Gas erzeugt wird, noch manch ein Pendler oder ein Pflegedienst, der eben leider angewiesen darauf ist, weil der ÖPNV nicht funktioniert, weil die Infrastruktur nicht funktioniert, weil die Netze nicht ausgebaut wurden. Ein Windpark da draußen offshore dauert natürlich niemals ein Jahr in diesem Land. Onshore wissen Sie selber, dass die Bundesländer, lassen Sie mich auch mal ganz kurz, und dass die Bundesländer es bisher gar nicht hinbekommen haben, die 2% Fläche auszuweisen in ihren Ländern, die sie eigentlich ausweisen sollen. Da gibt es manche, aber die meisten können es nicht. Also das ist in der Theorie, klingt es alles richtig. Und dann kommt plötzlich der Oberbürgermeister, der Landrat oder der Ministerpräsident und sagt, nee, aber hier bitte nicht. Also so einfach ist es nicht. Deswegen plädiere ich dafür, möglichst breit den Maßnahmenmix zu machen. So viel Energieangebot wie möglich, um in dieser Brücke, Sie haben ja selber gerade eben gesagt, Gas bleibt weiterhin eine Brückentechnologie. Okay, dann lass uns darüber reden, wie kriegen wir das Angebot möglichst breit und machen dann eine klare, einfache, bürokratiearme Energiepolitik, die nur sein kann, alle Ausnahmen raus, individual Einzelfallsubventionen möglichst raus, CO2-Preis mit einem klaren Energiegeld verbunden, bin ich voll bei Frau Kämpfer zu sagen, wir müssen gezielt die Bedürftigen entlasten, den Preis so setzen, dass Ausweichreaktionen erfolgen bei Unternehmen und Bürgern, aber es muss eben auch möglich sein. Wir müssen diese Wende auch schaffen, wenn wir am Ende dort landen sollen, wo Sie zu Recht sind. Ja, wir sagen, Brücker, wir müssen sie auch schaffen, mehr sage ich nicht. Aber wir sind doch in der fundamentalsten fossilen Energiekrise, in der wir je waren. Genau, und wir machen einen ganz besonderen Weg. Warum kann es da nicht ein Argument sein, zu sagen, wir investieren und wir legen ein Turbo ein und machen alles, was es geht, um zu investieren in die richtigen Bereiche, nicht wieder in rückwärtsgewandte Bereiche, sondern wirklich in die Bereiche, die uns auch langfristig unabhängiger machen. Mit rückwärtsgewandt meinen Sie zum Beispiel das, was Sie da gerade sehen, Atomkraft? Naja, also das dauert ja jetzt viel zu lange mit der Atomenergie, so einen neuen Reaktor zu bauen, um das einfach zu sagen, dauert Jahrzehnte, dauert wahnsinnig viel Geld. Wir haben Endlagerproblem immer noch nicht gelöst. Also was sind denn da die Überlegungen? Genau. Wird darüber nachgedacht, die zum Beispiel die 3 Meiler, die wir kürzlich erst abgeschaltet haben, wieder ans Netz zu bringen? Also es wird in Teilen der Union weiterhin darüber nachgedacht, Aber selbst die Manager dieser Energiekonzerne sagen ja, wir sind schon im Rückbauprozess so weit, dass es jeden Monat teurer wird, die wieder anzuschalten. Heißt natürlich nicht, dass die französischen Meiler bei einem möglichen Reaktorunfall mich im Rheinland auch sofort treffen würden, nur mal so. Aber okay, wir bleiben bei unserem nationalen Eingang, Ausstieg selbst von den drei sichersten Meilern, bauen sie nicht wieder zurück, weil es natürlich teurer wäre, ja. Aber wenn wir so eine fossile Krise haben und CO2 sparen wollen, wäre es natürlich zumindest ein Prüfauftrag wert, finde ich, von der Bundesregierung zu sagen, die drei sind noch nicht zurückgebaut, die waren die sichersten und modernsten, sie sind weitgehend CO2-arm, lass uns mal schauen, ob wir die nicht das, was Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, auch wollte, nämlich sie zumindest befristet noch mal verlängern. Wenn diese Diskussion tot ist, dann müssen wir wenigstens ein paar andere Diskussionen führen, zum Beispiel das Fracking-Gas oder andere Alternativen, um zu investieren in auch natürlich grundlastfähige Energiestrukturen, die wir eben dann auch nutzen können für die Industrie, wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht. Mhm. Aber diese drei Kraftwerke, die würden uns jetzt nicht wirklich aus der Krise herausbringen. Also wir haben uns das angeschaut, dieser 3-6% des Stroms, den könnten wir doch jetzt wirklich mit einem Turbo, wenn wir das wollten, mit erneuerbaren Energien herstellen. Das erschließt sich mir nicht, warum da so komplizierte Lösungen notwendig seien, zumal die Energiekonzerne, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Bröcker, dass sie ja selber bereit, auch nicht wollen. Nein, das ist einfach alles viel zu teuer. Weil Sie auch sagen... Aber genau, und nochmal zu dem Fracking, man geht da wirklich hoch Risikotechnologien ein. Also gerade in dem Naturerbe Wattenmeer ist es einfach eine riskante Technologie, die man dort einsetzt. Die sehen wir sehr kritisch. Aber und es ist schon seltsam. Wir bohren das von der niederländischen Seite an. Wir bohren und von der deutschen Seite sagen wir aber, wir kaufen LNG-Gas. Das wird auch nicht so umweltfreundlich abgebaut. Das ist auch richtig. Genau, also deswegen weder das eine noch das andere. Aber wieso können wir denn nicht sparen? Also tun wir, denke ich auch. Sie haben recht. Also gerade für den Heizbereich werden auch viele Haushalte ein böses Erwachen kriegen im nächsten Herbst oder Winter und dann auch entscheiden, okay, die neue Gasheizung einzubauen, ist der völlig falsche Weg. Aber die Bundesregierung versucht ja so den Eindruck zu vermitteln, dass wir jetzt auch neue Öl- und Gasheizungen einbauen können. Dann kommt die wundersame Biotreppe und da wird alles richtig teuer. Das ist eine große Kostenfalle. Aber Sie wissen, was der größte Einsparfaktor bei der Energiekrise war. Das Fracking ist einfach zu risikoreich, zu klimaschädlich und auch zu umweltschädlich. Ich würde es ja gerne alles so machen, wie Sie es in der Theorie aufschreiben, aber der größte Einsparpotenzial in der Ukraine-Krise waren stillgelegte Betriebe. Das ist schlicht, wir haben auch deswegen die Ziele erreicht, die Ökoziele erreicht, weil die Industrie von heute auf morgen teilweise dauerhaft Produktion stillgelegt hat in der Corona-Pandemie. Und das nur als Beispiel. Und das ist ja nicht was wir wollen. Das heißt, Sie wollen Millionen Bundesbürger zu mehr. Ich auch. Ich habe auch nichts gegen den Tempolimit übrigens. Wäre überhaupt kein Problem, auch wenn es nur ein ganz kleiner Teilbereich dessen wäre, was Sie gerne einsparen wollen. Ich will nur sagen, so einfach und so schnell vor allen Dingen ist das nicht. Also, wir haben uns das angeguckt, vielleicht nur einen Satz dazu, und angeguckt, dass dieser Aufruf, den wir in der Gaskrise hatten, bitte Leute, spart Gas, zu 15% Einsparung bei den Menschen an Gasreduktion geführt hat. Also wenn man den Menschen erklärt, Leute, wir haben ja ein Problem und bitte tut was dafür, dann sind es 15% ist das, was sie mit Fracking-Gas da unnötig teuer und so weiter. Die Leute versuchen doch schon, das Auto jetzt stehen zu lassen. Die sind doch nicht doof, die Menschen. Aber manche können es nicht. Die Kommunikation ist wirklich ein Problem. Aber die Politik muss mir doch nicht erklären, dass die Benzinpreise gerade hoch sind und ich möglichst das Fahrrad fahren soll. Doch, wenn sie denn sagt, ich subventioniere mit einer Steuersenkung unnötig hoch den Preis, fahrt einfach so weiter, weil wir helfen euch mit einer... Sorry. Naja, aber es fehlt der Nachsatz. Mir persönlich fehlt der Nachsatz. Ich weiß, was Sie sagen wollen, so nach dem Motto, das sagt jetzt keiner. Aber warum macht man da nicht eine klare Ansage? Das ist der Punkt. Dass, wenn man einfach so tut, ja, wir können dagegen ansubventionieren mit einer niedrigeren Energiesteuer, vermittelt man einen anderen Ansatz. Ich sehe das Ansatz. Wirklich anders. Ja, also das verstehe ich. Ja, ich sage Ihnen auch, warum. Ich weiß schon, warum, aber... Ja, warum? Ja, weil sie sagen, na, das sagt doch so keiner zu den Leuten. Und die Leute wissen das eh und es gibt genügend Bedürftige. Nee, ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, da stellt sich irgendwann sehr drängend die soziale Frage, schlicht und ergreifend. Wollte ich gerade sagen, das Mobilitätsgeld könnte helfen. Menschen müssen sich bewegen von A nach B und viele haben überhaupt nicht die Option zu sagen, mache ich nicht. ÖPNV und so weiter haben Sie schon angesprochen. Ich sehe den Punkt, dass man nicht dauerhaft dagegen ansubventionieren kann. Das verstehe ich alles. Deutschland-Ticket könnte man auch billiger machen. Ja, vielleicht können wir einmal darüber reden, welche Rolle die Regierung, insbesondere auch die Wirtschaftsministerin, dabei spielt. die Art, wie da kommuniziert wird, die Art, wie da Koalitionspartner gerade aufeinander losgegangen sind, vor den Augen der Öffentlichkeit, die Art und Weise, wie man vorher wochenlang und monatelang verteufelt, das ist so ein dämliches Ampelkonzept, Tankrabatt und so weiter, sowas machen wir auf gar keinen Fall. Der Kanzler hat es Flickwerk, glaube ich, genannt und Stückwerk. Also es gab kein Wort, das groß genug war, um zu erzählen, was das für ein Mist ist. Und am Ende machen wir dann exakt das. Und dann sitzt hier jemand wie Sepp Müller und sagt, das ist ein ganz starkes Signal. Einer, der vorher wochenlang gewettert hat, was das für ein komisches Zeug ist und für eine komische Idee, das zu tun. Ich verstehe das Argument. Jemand wie Herr Müller sagt, wir müssen ganz schnell einfach jetzt irgendwie Entlastung schaffen und ein Zeichen setzen. Zeigt, die sind wahnsinnig unter Druck. Aber was passiert denn da wirklich im Hintergrund und haben wir überhaupt einen Plan? Das ist doch der Punkt. Die Leute sind doch bereit, durch eine krisenhafte Situation wie im Moment durchzugehen. Die sind auch zu Opfern bereit. Aber sie müssen das gute Gefühl haben, da gibt es einen Plan, da gibt es eine Idee. Gibt es die? Ich sehe diesen Kompass nicht. Und wenn ihn einer hat in der Bundesregierung, ob man das gut findet oder nicht, dann ist es eigentlich Katharina Reiche. Denn die spricht das aus, was Friedrich Merz denkt, aber nicht sagen kann, weil er der SPD nicht in den Rücken fallen will. Sie sagt, diese Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, sind kurzfristig, nicht zielführend, ineffektiv. Das sagt sogar Frau Kempfert, das sagen sehr liberale Ökonomen, das sagt eigentlich auch Lars Klingbeil. Und dann haben sie sich trotzdem als Getriebene der Verhältnisse zusammengesetzt und gesagt, wir müssen doch irgendwas tun, die Menschen sind nervös. Und das ist eigentlich das Problem. Die Politik müsste eigentlich sagen, wir bleiben bei diesem Preis, das sind geopolitische Schocks. Wir können die nicht nach unten subventionieren, aber wir haben einen Plan, wie wir euch an anderer Stelle entlasten, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, in diesem Land gibt es zu hohe Abgaben, zu hohe Steuern. Richtig. Wir können auch über Klimageld reden, wir könnten auch über das Deutschland-Ticket reden. Und hier ist unser 10- Strom- oder 20-Punkte-Plan. Stromsteuer wäre das naheliegendste gewesen. Ja. Und wir wollen euch entlasten, aber in diesem Punkt, an dieser Benzinzapfsäule, können wir nicht gegen Trump und den Iran ansubventionieren. Und das vermisse ich, diese grundsätzlichen Plan, auf die sich eigentlich Schwarz-Rot einigen könnten, aus meiner Sicht. Da sind ja genug vernünftige Menschen am Werk in Berlin. Das tun sie nicht, weil sie schnell was Spürbares machen wollten und dann lieber für 2 Monate und dann geht der Preis wieder hoch, wenn die Sommerferien beginnen. Das ist doch verrückt. So, das ist das teuer eine. Und teuer. Das andere ist die Frage, wir reden ja offensichtlich nur ein bisschen über Entlastungen. Plötzlich geistert wieder das Wort Steuererhöhungen durch das Berliner Regierungsviertel. Ja, nicht nur geistern, das war schon ziemlich konkret, was am Wochenende diskutiert wurde in der Villa Borsig. Was wurde denn da diskutiert? Es fing zwar mit Gesundheitsreformen an und einem durchaus auch beachtlichen Paket, was Frau Wagner gestern vorgelegt hat. Aber es wurde dann auch über die Steuerreform diskutiert, die ab 01.01.2027 kommen will. Und da ja Friedrich Merz und Markus Söder und die Union versprochen haben, dass es keine Steuererhöhungen gibt, sind die in einem Dilemma gewesen. Und das ging dann auch angeblich sehr zur Sache bei dieser Diskussion. Und es gab Unionspolitiker, die bereit sind und bereit waren. Einer ist bei uns im Podcast zu hören, der heißt Fritz Günzler, ist der finanzpolitische Sprecher der CDU, der sagt, na klar, werden wir am Ende oben bei der Spitzensteuersatz etwas machen müssen, um die große Breite zu entlasten. Und sei es nur als symbolischen Akt, weil wir sonst zu keinerlei Verständigung mit der SPD kommen. So, was ist die Idee? Und nach den Teilnehmerkreisen ist auch durchaus Friedrich Merz bereit gewesen, das zu machen. Die Idee ist schlicht und einfach, den Grenzsteuersatz für die Spitzenverdiener, für die Topverdiener, sowohl den von 42% auf etwa 45% zu erhöhen und den reichen Steuersatz von heute 45% für Menschen, die über 280.000 Euro im Jahr verdienen, auf 47-48% zu erhöhen. Das bringt ein paar Milliarden Euro, um in der großen Breite 10-12 Milliarden zu entlassen. Das ist eigentlich ein symbolischer Akt. Es geht nur um den Grenzsteuersatz und ganz wenige in der Diskussion sind 400.000 steuerpflichtige Menschen, die dann bei einem nächstverdienenden Euro einen höheren Spitzensteuersatz zahlen, aber insgesamt sollen alle entlastet werden, sodass sie die Botschaft ganz kurz verkünden können, wir haben doch insgesamt eine Steuersenkung gemacht. Aber es wird Verlierer geben, die eben einen höheren Spitzensteuersatz zahlen müssen. Das wird am Ende die Lösung sein. Ja, zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich weiß nicht, wie viele Unionspolitiker hier gesessen haben und das Wort Steuererhöhungen, das war sowas wie, ich weiß nicht, als hätten sie den Leibhaftigen persönlich vor sich und sagten, lassen Sie das, allein das Wort Steuererhöhung ist schon Gift für die Wirtschaft, weil das ist alles Psychologie. Okay, meinetwegen geschenkt. Der andere Punkt ist, wenn man sozusagen für diese Leute, die Sie jetzt ansprechen, den Spitzensteuersatz erhöht und gleichzeitig andere entlastet, dann ist das erstmal eine gute Sache von der Idee her. Aber reden wir dann nicht ganz häufig über den berühmten Mittelstand? Reden wir nicht über genau die Leute, die dieses Land eigentlich als Unternehmer doch voranbringen? Die betrifft das dann doch auch. Und das ist genau der Punkt, der wirklich dann auch zur Kritik in der Unionsfraktion führen wird. Es gibt ja dann einen Wirtschaftsflügel, Parlamentskreis Mittelstand heißt der, der hat 150, 160 Abgeordnete von 200 in der Union. Und die sind alle Getriebene auch ihrer Klientel, nämlich des inhabergeführten Mittelstands. Und für den ist die Einkommensteuer, die persönliche Einkommensteuer, die wir alle zahlen, die Firmensteuer. Exakt. Jetzt gibt es Überlegungen, dass man diesen personengeführten Unternehmen den Wechsel in die Kapitalbesteuerung, in die Firmenbesteuerung erleichtert, das sogenannte Optionsmodell, ja, damit die eben nicht von der Einkommenssteuererhöhung in der Spitze betroffen sind. Eine hochkomplexe Operation wird vor allem natürlich in der Kommunikation schwierig sein. Diese Unionspolitiker können den Satz "Für keinen gibt es in Deutschland Steuererhöhungen" auf gar keinen Fall mehr halten. Das sage ich jetzt voraus, in wenigen Wochen wird dieses Konzept stehen. Anders kann er diese Koalition mit der SPD gar nicht weiterführen, weil das ist nahezu Bedingung der SPD, dass die Einkommensteuerreform nur so funktioniert, dass oben zugegriffen wird. Das heißt, da deutet sich sozusagen der nächste 180-Grad-Wendepunkt von Friedrich Merz an? Je nachdem, wie er das kommuniziert. Friedrich Merz wird sagen, es gibt eine breite Steuersenkung für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann wird er sagen, für diejenigen in der Spitze, die ja auch, wenn man den Einkommensteuertarif nach rechts verschiebt, also später greifen lässt, dann sinkt auch meine durchschnittliche Steuerlast als Spitzenverdiener. Nur für meinen nächstverdienten Euro, das ist der Grenzsteuersatz, müsste ich mehr bezahlen. Dann kann es durchaus sein, dass mein Durchschnittssteuersatz gleich geblieben ist. Das heißt, Friedrich Merz wird versuchen, die da oben werden nicht entlastet, die in der breiten Mitte werden entlastet. Aber es wird Menschen geben da oben, die selbstverständlich bei einem solchen Modell mehr bezahlen werden als vorher. Die wird es geben, auf die werden sich natürlich auch die Medien konzentrieren, auf die werden sich die Wirtschaftsflügel konzentrieren, die Unternehmen konzentrieren. Und dann wird er natürlich eine nächste große Debatte am Hals haben. Die Frage, ob man die Unternehmen da rauskriegt, da sind Sie gar nicht so positiv, gar nicht so sicher. Es ist schwierig. Ist schwierig, wird Dutzende Anwälte wieder beschäftigen, wird Gerichte beschäftigen. Wann kann ein Unternehmen sich als Firma, das wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, Frau Kempfert, sich als Kapitalfirma besteuern lassen? Wann muss sie als inhabergeführtes Unternehmen die Einkommensteuer zur Anwendung kommen lassen? Gibt es heute schon dieses Optionsmodell? Soll erleichtert werden? Wie viel es am Ende trifft, ist alles hochkomplex. Ist Mathematik am Ende auch. Je weiter du den Einkommensteuersatz nach rechts verschiebst, desto größer ist die Entlastung in der Mitte, desto mehr musst du eigentlich oben wieder zurückholen. Genau. Wir reden ja auch über Geld. Wir reden über Steuerausfälle. Was kostet das? 10 bis 15 Milliarden Euro wurde jetzt am Wochenende besprochen. Sagen Unionsteilnehmer dieses Koalitionsausschusses, müsste es mindestens sein, damit die Leute überhaupt das Gefühl haben, es ist eine Steuerreform. Ja. Weil sonst kannst du es auch sein lassen. Im Kanzleramt, der Berater von Herrn Merz, der hat die Idee, man müsse das eigentlich aufkommensneutral machen, wo sich natürlich dann zu Recht die Abgeordneten fragen, warum machen wir es dann überhaupt? Dann können wir es auch sein lassen. Also insofern, das wird die nächste große Debatte der nächsten Wochen, wird sicherlich die Steuerreform sein. Das ist wirklich ein Dilemma, oder? Jetzt sind wir wieder in so einer fundamentalen Energiekrise, wie wir 2022 mit der Gaskrise waren. Mhm. Also die ganzen Versprechungen, die anfangs gemacht wurden, sind nicht zu halten in einer solchen Ausnahmesituation. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das hat Herr Merz ja damals der Ampelregierung stark vorgeworfen, die ja auch rudern musste in dieser Krise und alles Mögliche machen musste, um da rauszukommen. Aber die Anfangsversprechung, da muss man einmal sagen, Leute, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen so verändert, ich kann das nicht halten. Ja, wir müssen jetzt was verändern. Aber man kann ja an diversen Punkten jetzt ran. So. Also mir würden viele Dinge einfallen, die man jetzt machen könnte. Das Problem aber ist, dass sie es dieses Rumdoktern, genau, wie Sie es gerade beschreiben. Und die Ursünde ist aus meiner Sicht im Koalitions in den Koalitionsverhandlungen passiert. Weil wir wissen doch was. Wir könnten ja auch sagen, wir machen eine ökologisch orientierte Steuerreform und wir gehen mal weg von den allen. Hatte man eigentlich vor, auch mit dem Klima- und Transformationsfonds. Umweltschädliche Subventionen und Steuertatbestände mal rausnehmen. Kann man alles machen. Aber dann müsste man es einfach in den Koalitionsverhandlungen 2 Wochen länger verhandeln, damit da klare Ziele drinstehen, klare Zeitpläne, vielleicht sogar Summen, damit nicht ständig on the run, während dieser Regierungszeit mitten in der Krise so etwas verhandelt werden muss. Und da ging es ordentlich zur Sache. Warum, Herr Lanz? Weil die beiden Parteien kommen wirklich weiterhin von unterschiedlichen Planeten, was das Herangehen an die Wirtschaftspolitik betrifft. Aber man müsste irgendwie so eine Klausel machen, dass man sagt, wenn wir in so einer Krise sind, dann müssen wir neu verhandeln. Dann verhandeln wir auch nochmal einen Koalitionsvertrag neu. Also so ein energiepolitischer Kurzschluss, so wie jetzt stattfindet, ist wirklich ein Problem. Gibt es da noch gegenseitiges Vertrauen eigentlich zwischen SPD und Union? Zwischen diesen beiden soll das Verhältnis weiterhin intakt sein. Also Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Deutlich besser. spötteln manche als das Verhältnis von Friedrich Merz zu Jens Spahn oder Friedrich Merz zu Markus Söder oder Lars Klingbeil zu Bärbel Baas. Also solange diese Achse noch so funktioniert, bin ich mir relativ sicher, dass diese Regierung jetzt nicht vor der Spaltung steht oder vor der Auflösung. Weil das wäre ja Wahnsinn, wenn Friedrich Merz und Lars Klingbeil vor die Öffentlichkeit gehen und sagen, tut mir leid, wir müssen in Neuwahlen gehen, und jeder kennt die Umfragen gerade da draußen. Die werden sich zusammenraufen. Aber das Problem ist eben, dass diese Kompromisse teilweise aus dieser Logik heraus, wir sind Getriebene der öffentlichen Debatten, dass die nicht besser werden. Und weil wir ihn gerade sehen, Markus Söder, die CSU ist ja immer unglaublich klar und deutlich. Steuererhöhungen auf gar keinen Fall. Wie kann man denn sowas dann politisch verkaufen plötzlich? Naja, hat er erkennen lassen, dass er das mitmachen würde? Na, erstmal hat Markus Söder erkennen lassen, dass er eine Übergewinnsteuer in Ordnung findet, was ja auch eine Steuererhöhung ist für die Unternehmen, die in der Krise sich bereichert haben oder auch nicht. Kann man ja alles diskutieren, mal abgesehen davon, dass es verfassungsrechtlich extrem schwierig ist, jemandem einen Übergewinn nachzuweisen, das ist ja einem Unternehmen. Das heißt, die CSU übernimmt eigentlich SPD, die SPD-Position. Genau. Also das hat er auch das machen, finde ich. Also ich finde das absolut richtig. Ja, so eine Übergewinnsteuer haben wir in der letzten Krise doch auch gemacht. Also ja, das Bundesfinanzhof im Oktober. Ja, Moment. Klar, gut, ich weiß, verfassungsrechtlich ist es schwierig. Ja, es gab ein Urteil des Bundesfinanzhofs im Oktober 2025, dass das, was da gemacht wurde, nicht rechtmäßig würde ist. Also es ist verfassungsrechtlich tricky, das stimmt. Aber man kann es ja so auslegen, und da sagen mir Verfassungsrechtler, dass es ginge, dass man eine Übergewinnsteuer machen könnte. Es würde auf jeden Fall die richtigen treffen, weil die Mineralölkonzerne, die Energiekonzerne jetzt sehr hohe Gewinne einfahren. Also ich kenne die noch nicht so sehr, die das sagen. Weil man könnte auch einfach ordnungspolitisch an das Thema rangehen und sagen, Marktmacht führt zu höheren Preisen, führt zu Übergewinnen. Wir können aber den Gewinn nicht definieren. Wir wissen nicht, wo ist genau dieser Sollwert. Das ist immer willkürlich, aber wir müssen natürlich dann übers Kartellamt gehen. Das hat schon Ludwig Heer. Aber vielleicht nicht richtig. Das hat schon Ludwig Heer so für richtig erachtet. Wenn es dort Monopole oder Oligopole gibt, müssen wir über diese Maßnahmen reingehen. Weil verfassungsgemäß einen Übergewinn zu definieren, ist unfassbar schwierig. Ja, weil die Frage ist, ist das bei 3,50 € der Fall oder bei 4,60 €? Wo genau ist die Grenze? Er hat ja Näschen für populäre Geschichten. Und natürlich denke ich mir auch, wenn ich 2,40 € für einen Liter Diesel zahlen muss, diese Konzerne, diese 3, 4 Relevanten, die machen sich doch die Taschen voll. Und wahrscheinlich ist das auch nicht ganz falsch, dieser Satz. Nur, dass ein Politiker dieses Näschen dann direkt zu einer verfassungsrechtlich fragwürdigen Position führt, finde ich zumindest fragwürdig. Und deswegen kann Markus Söder jetzt bei der Einkommensteuerreformdebatte nicht plötzlich sagen, auf gar keinen Fall erhöhen wir den Grenzsteuersatz, wenn er zeitgleich da eine Steuererhöhung des vortretet. Also da bin ich gespannt, wie er diese Wendung hinkriegt. Und zum Schluss noch mal nach Katharina Reiche gefragt. Sie ist jetzt die Heldin des CDU-Wirtschaftsflügels. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja, weil sie das sagt, was Friedrich Merz gerne sagen würde. Mächtiger denn je. Er kann sie jetzt auch gar nicht loswerden, selbst wenn er wollte. Er will übrigens gar nicht. Aber selbst wenn er wollte, würde das einen Aufstand geben. Ja gut, aber ist das auch eine Revolte? Also das, was sie da macht. Also du stellst dich vor die Kameras. Noch nicht mal Kameras, die Michael Brücker oder irgendjemand anderer schickt. Sondern du stellst dich einfach vor deine eigenen Kameras und hältst quasi deine eigene Pressekonferenz ab. Einfach nur Ampel 2.0, würde ich sagen, oder? Das ist schon ein eigenartiger Vorgang. Die Exegese ist aus Ihrer Sicht etwas anders, wenn Lars Klingbeil als Finanzminister in einem Interview sagt, was er alles so vorhat, was in Ihren Kernbereich fällt, dann ist sie natürlich auch der Meinung, und er noch einen Wirtschaftsgipfel macht mit Gewerkschaften und Arbeitgebern und so weiter, dann ist sie als Wirtschaftsministerin der Meinung gewesen, ja, dann darf ich auch vor die Kameras treten und meine Ideen zu diesen Maßnahmen nennen. Das verstehe ich schon, aber muss man laufen ist das selbstverständlich aber nicht. Aber das ist schon ein sehr seltsamer Vorgang. Ja, also das ist, normalerweise ist müsste man es doch anders machen. Also ich finde es ja richtig, dass es so einen Gipfel gibt und dass man da auch bespricht, was man da machen kann. Und natürlich kann das der Vizekanzler auch machen. Und da kann auch ein Vizekanzler oder kann auch eine Wirtschaftsministerin, denke ich, mitmachen. Die beiden, das passt nicht zusammen, Herr Lanze. Der Klingbeil kommt von einer anderen Herangehensweise. Er möchte die Bürger unten entlasten und oben dringend treffen. Er will die Konzerne oben treffen. Frau Reiche will all das das nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche wirtschaftspolitische Konzepte. Aber das ist doch Konzepte. Alles bekannt, das ist doch jetzt ja, alles ich sag's ja, ich will es ja nur noch mal sagen. Das wird bisher übertüncht von anderen Maßnahmen und anderen Debatten. Es gibt aber schon genügend Möglichkeiten, sich anzunähern in der Mitte. Soweit ist das nicht alles von deswegen entfernt. Ist es ja so interessant, dass man dann so plötzlich auf offener Bühne aufeinander losgeht. Also den Kompromiss zwischen Steuererhöhungen, ja oder nein, den müssen Sie mir nennen, Frau Kempfert. Der eine sagt auf gar keinen Fall für keinen, die anderen sagen auf jeden Fall für oben. Ich weiß nicht, wo da der Kompromiss ist. Das hätte man frühzeitig klären müssen, als man eine gemeinsame Regierung begonnen hat. Es gibt immer Kompromisse, man muss letztendlich an dem Einzelfall das rangehen. Aber es gibt aus meiner Sicht immer Kompromisse und gerade wenn wir in einer solchen Krise sind, das haben wir in der letzten Krise auch gesehen, gibt es immer auch Lösungen, die Möglichkeiten schaffen. Und dieser Möglichkeitenraum, der wird im Moment nicht gesehen, aus meiner Sicht, und auch nicht genutzt. Naja, weil es auch kurzfristig schwer ist, ne? All das umzusetzen, was wir eigentlich tun müssten. Nee, das meine ich, aber wir sind einfach in so einer Ausnahmesituation und die hat man, glaube ich, noch nicht so ganz erkannt. Ja. Die müsste man noch stärker Was erzählt Ihnen das, Herr Brücker, zum Schluss gefragt, als jemand, der Politik schon so lange aus nächster Nähe beobachtet, dass da plötzlich jemand ist wie Katharina Reiche, die erkennbar, kann man gut oder schlecht finden, ich will das überhaupt nicht werten, aber die hat einen eigenen Kopf. Und die hat auch eine große Unabhängigkeit. Die sagt, pass auf, ich mache das für dich, die Wirtschaftsministerin, genau 4 Jahre und danach bin ich wieder raus. Und ich sage exakt das, was ich denke, keine Kompromisse. Das ist ein ganz neuer Stil. Ne? Ja, ich finde es ja wohltuend, egal was die inhaltlichen Konzepte sind, weil sie hat ihm an Tag 1, als er sie zur Wirtschaftsministerin gemacht hat, sie ihm gesagt, dass sie nur 4 Jahre zur Verfügung steht, danach wieder in die Wirtschaft wechseln will. Und noch interessanter, sie hat das Parteiamt, was man ihr angeboten hat, also im Präsidium der CDU. Ich kenne ganz viele CDU-Politiker, die gerne im Präsidium wären, weil das das wichtigste Gremium dieser Partei ist, nicht annehmen wollen, weil sie sich nicht verbiegen will. Das hat natürlich was Resolutes. Sie hat ihre eigenen Probleme in ihrem Ministerium, das ist auch alles nicht klug kommuniziert, aber sie steht für das und wenn sie geht, dann geht sie aus freien Stücken, weil sie bestimmte gemeinsame Beschlüsse der Bundesregierung nicht mittragen will. Glauben Sie, dass sie geht? Manches hilft uns wirklich in der Energiekrise nicht. Also wir haben ein Beispiel. Ja, sie haben auch vorhin so viele Beispiele genannt. Ein Beispiel ist, wir haben 500 Gigawatt Batteriespeicher in der Pipeline, die unbedingt ans Netz müssen, die uns helfen würde jetzt auch bei der Energiewende, um auch Preise zu stabilisieren und so weiter. Da sind so viele offene Punkte, die uns im Moment nicht helfen, weil dann wieder sehr auf Gaskraftwerke gesetzt wird und da verstehe ich auch teilweise, aber uns nicht wirklich hilft und in einer solchen Krise wir wirklich andere Lösungen haben. Hat sie eine Gasspeicherpolitik vervollständigt, die hier Robert Habeck schon fast wortgleich so angelegt hatte. Sie setzt es jetzt fort. Aber Sie haben trotzdem recht, es gibt neue Bereiche, wo sie wenig Engagement zeigt, wo wir rein müssen. Bin ich bei Ihnen. Also, wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen. Vor allem die Frage, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Viel gelernt, aber die große Lösung, die sehe ich noch nicht. Und Michael Brücker schüttelt begleitend dazu den Kopf. Besser wird es heute nicht. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.